Okay, machen wir weiter. Ich werde mein Bestes geben, um wirklich beim Thema zu bleiben. Der neue Bund und der Leib Christi. Ich habe mich sehr intensiv darauf vorbereitet. Viele, viele Stunden. Und über dieses Thema gäbe es ja viel mehr zum Sagen als in einem Wochenende. Also man könnte da, ich habe bestimmt Material hier, nur zu diesem Thema bestimmt für 20, 25, 30 Stunden zur Lehreinheit. Und da war es auch mein Bemühen, wirklich, dass der Heilige Geist mir dabei hilft, auch das, was jetzt am wesentlichsten ist für uns im deutschsprachigen Raum und das, was wir auch so anwenden können, damit wir auch wirklich der Ausdruck sind, den der Herr möchte, dass wir sind. Heiliger Geist, wir sind dir dankbar. Wir sind dir dankbar einfach für der du bist. Heiliger Geist, ohne dich verstehen wir nichts, wissen wir nichts, erkennen wir nichts, haben wir nichts, können wir nichts, sind wir nichts. Und Heiliger Geist, wir sind dir einfach so dankbar, dass du in einem Augenblick mehr tun kannst, als es Menschen in 10 Stunden Lehren tun können. Und das wissen wir. Heiliger Geist, wir wollen dir sagen, dass du hier gewünscht bist, dass du hier ersehnt bist. Heiliger Geist, wir geben uns dir ganz hin, damit du dich wohlfühlst hier. Wir ehren dich und wir versprechen dir, dass hier niemals ein Mensch irgendwelche Ehre bekommen wird, sondern dass all die Ehre unserem Herrn Jesus Christus zuteil werden wird. Dieses Versprechen geben wir dir, denn das liebst du so sehr. So, Heiliger Geist, ich gebe mich dir ganz hin, was immer du tun möchtest, dem werde ich folgen. In welche Richtung du auch gehen möchtest, in diese Richtung werden wir gehen. Wir danken dir, Geist Gottes, dass wir dir vertrauen können, dass du jetzt sprichst, redest, wirkst. Hilf jede Person in diesem Raum und auch die Leute, die es dann auf Videos sehen werden, hilf jede Person, Herr, dass sie deine Stimme in meiner Stimme hören können. Und wir danken dir dafür, Geist Gottes. Ich liebe es, das Wort Gottes zu lehren. Es ist eine der Berufungen, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Ich bin mir sehr, sehr klar, wer ich bin und was ich bin und was mein Auftrag ist. Das ist für mich sehr, sehr klar. Da habe ich keine Zweifel daran. Es ist mir klar, dass ich die Dienstgabe eines Lehrers und eines Propheten bin. Und das liebe ich auch zu tun. Und bei solchen Situationen wie hier muss ich mich immer selbst sehr, sehr disziplinieren und ich muss mir selbst immer sagen, Reinhard, du stehst nicht auf der Bühne als Prophet, sondern als Lehrer. Und ich muss den Propheten abschalten. Also den schalte ich ab, den drehe ich ab, den lasse ich nicht zum Zug kommen. Und wenn der Prophet in mir was sagen will, dann sage ich ihm, ich habe ja sehr viele interne Gespräche, während ich auch hier mit euch rede. Debbie, kannst du mir kurz helfen, bitte? Kannst du mir kurz helfen? Ganz kurz, komm her, schnell, schnell, schnell. Es ist wärmer hier oben, als ich mir gedacht habe, dass es ist. Und dann muss ich mir dann immer auch, ich habe sehr viele interne Gespräche immer mit mir innen drinnen, während ich mit anderen rede. Und da muss ich mir dann immer sagen, wenn der Prophet sich melden will, sage ich ihm immer, du bist ruhig, du hast jetzt nichts zu melden, jetzt muss der Lehrer arbeiten. Und von dem her ist es auch ein gewisser innerlicher Kampf, denn ich würde sehr gerne in solchen Treffen hier einfach prophetisch wirken, prophetisch fließen lassen, Gaben der Heilungen und Zeichen und Wunder zu erleben. Das ist eine Atmosphäre, die ich sehr, sehr liebe und wo ich mich sehr, sehr zu Hause fühle. Wirklich wohlfühle und zu Hause fühle. Aber jetzt ist dieses Seminar hat ja einen ganz einen bestimmten Grund und einen bestimmten Zweck. Und wir werden ja in Zukunft in Deutschland leben, dann werden wir viel mehr Dinge auch im deutschsprachigen Raum machen. Das wird dann bestimmt, wir werden hoffentlich den Herrn klar verstehen und ihm folgen können. Ich möchte jetzt einmal einige Aussagen einfach hier in den Raum stellen, die ich dazu verwenden möchte, um euch anzuspornen, darüber nachzudenken. Wir müssen einfach wirklich über viele Dinge wieder neu nachdenken. Wisst ihr, wenn ich schaue, was sich in der Welt heutzutage abspielt, mit Covid und Corona und der Krieg in Russland und was weiß ich, was sich da alles abspielt mit der Weltgeschichte, dann muss ich sagen, wenn wir es als Gemeinde nicht jetzt lernen, und ich spüre eine enorme Dringlichkeit in meinem Geist, ich habe das so stark in meinem Geist, dass wir haben noch Zeit, uns vorzubereiten, aber lange nicht mehr. Lange nicht mehr. Und ich bin persönlich überzeugt, dass die Menschen, die nicht vorbereitet, die diese Zeit, die wir jetzt haben, nicht genutzt haben, um sich wahrhaftig vorzubereiten auf das, was noch auf uns zukommt, die werden es nicht schaffen. Was immer das auch bedeutet, sie werden es nicht schaffen. Und weißt du, wenn wir nicht lernen, dass das, was wir gedacht haben, dass Gemeinde ist, in Wirklichkeit nicht der Leib Christi ist, wie er uns in der Bibel gezeigt wird, und wenn wir das jetzt nicht lernen und einen Herzensschrei aus uns herauslassen, Herr, ich will und ich muss Teil des Leibes sein, und der Leib, der muss so sein, wie du ihn haben möchtest, nicht ich, dann werden wir es sehr, sehr schwer haben in den Zeiten, die auf uns zukommen. Das kann ich euch versprechen. Jetzt hat der Prophet in mir gesprochen. Ein bisschen darf er reden. Auch Lehrer sind prophetisch. Danke, Gerhard. Und wisst ihr, für mich ist es sehr klar, und ich lehre aus Prinzip nicht über Endzeit. Also Endzeit lehren, das lasse ich die anderen tun. Und da habe ich meine Gründe dafür. Ich war im Jahr 82 wahrscheinlich Österreich-Spezialist in der Endzeitlehre. Ich habe die Offenbarung durchgegraben, durchstudiert, Tag und Nacht fast. Ich hatte alles zusammen mir gezimmert. Ich kannte dir jede Zahl, das konnte ich dir sagen. Und was alles bedeutet im Buch der Offenbarung und Daniel und. Und dann hatte ich so mein eigenes Erlebnis, worauf ich mich entschieden habe, das Thema sollen die anderen anpacken. Ich werde nie darüber lehren und das tue ich auch nicht. Ich lehre nicht über die Endzeiten und über die Offenbarung. Dafür habe ich meine Gründe. Aber von dem, was ich prophetisch auch erkannt habe und auch prophetisch zurzeit sehe, bereitet sich alles vor auf dieser Welt, damit der Antichrist ganz leichtes Spiel hat, nicht die Welt zu verführen, sondern dich zu verführen. Lass mich das noch einmal sagen. Soweit ich prophetisch erkannt habe, was sich zurzeit abspielt in der Welt, bereitet sich alles perfekt darauf vor, dass der Antichrist leichtes Spiel hat, dich als Christ, als wiedergeborener, geisterfüllter, zungensprechender Christ zu verführen. Und wenn wir nicht schnell etwas ändern, wird ein Großteil, das ist meine persönliche Wahrnehmung, wenn wir nicht schnell etwas ändern, wird ein Großteil der Christen vom Antichrist verführt werden und ihm auf den Leim gehen. Die Lösung der Krise deines Lebens und die Lösung der Krise der Welt liegt nicht in der Hand eines Menschen. Und schau mal, was wir getan haben. Schau mal die letzten paar Jahre hindurch. Die ganze Welt ist verrückt danach, dass irgendwo jemand aufsteht und das Problem des Covid löst. Und jetzt schaut die ganze Welt, dass irgendwo ein Mensch aufsteht und das Problem mit Russland und Ukraine löst. Und wir denken, das ist verrückt. Und was ist die Tatsache? Die Tatsache ist, fast jeder Christ, den ich kenne, hält Ausschau danach, nach einem Menschen, der kommt und ihr Problem löst. Ah, wenn der Reinhard mir die Hände auflegt und betet, dann werde ich gesund werden. Vor Jahren hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, ich werde den Geist des Antichrists in der Gemeinde konfrontieren und zerstören. Ich kann mich noch heute erinnern, als ich im Jahr 1990, vor 23 Jahren, saß ich in meinem Wohnzimmer in Kirchdorf, in der Steiermark, nicht Kirchdorf an der Krems, Kirchdorf an der Mur. Und ich saß dort in meinem Wohnzimmer und ich hatte so den Herrn und meine Bibel und meine Zeit mit ihm. Und der Herr begann zu mir, zu sprechen über diesen Geist des Antichristen, der in der Gemeinde blüht und gedeiht. Und die Gemeinde hat es gar nicht erkannt. Und auch diejenigen, die sich dem Geist des Antichristen hingegeben haben, haben es noch überhaupt weniger erkannt. Und wisst ihr, und es ist für mich ganz klar geworden persönlich, dass der größte Teil der Menschen, die agieren im Geist des Antichristen, in Wirklichkeit liebe Menschen sind, gute Menschen, die Jesus über alles lieben und die einfach nur Gott dienen wollen. Niemals, schon fernes sei es von mir, dass ich es je wagen würde, irgendeiner Person ein schlechtes Motiv zu unterstellen. Denn du kannst der stärkste Prophet der Welt sein, du wirst niemals das Motiv eines Menschen kennen. Das dürfen wir uns nicht wagen zu tun, nicht mal daran zu denken. Darum sagt der Paulus ja, richtet nichts vor der Zeit, denn wenn er kommt, er wird urteilen gemäß was? Gemäß den Motiven und Gedanken der Herzen der Menschen. Der Einzige, der dein Motiv kennt, ist Gott, weil die meiste Zeit kennst du es ja selbst gar nicht. Ist es nicht herrlich, schmerzhaft, schockierend, heilend, wenn der Herr uns die Motive unseres Herzens offenbart? Ich liebe es. Ich liebe es. Als der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, du denkst, du bist so demütig, weil du nichts von niemand annehmen willst. In Wirklichkeit bist du so stolz, dass du nichts annehmen willst. Und wie viele Motive sind in unseren Herzen, die wir selbst gar nicht erkannt haben? Und darum niemand, fern sei es von mir, dass ich irgendjemand, irgendwo, irgendein Motiv unterstelle. Aber die Tatsache ist, dass in der Gemeinde Jesu Christi heute, und das generalisiere ich, habe ich gestern schon gesagt, heute der Geist des Antichristen blüht. Und ich werde euch sagen, wie. Die Zukunft unserer Nationen, die Zukunft unserer Länder, die Zukunft unserer Städte, die Zukunft unserer Familien, die liegt nicht in der Hand der Politik, die liegt nicht in der Hand von irgendwelchen Organisationen, die liegt nicht in der Hand von irgendwelchen Supermächten, die liegt auch nicht in der Hand des Herrn. Wenn Jesus die Hoffnung Österreichs, Deutschland und der Schweiz wäre, dann hat Jesus ziemlich versagt. Jedes Jahr lässt er Millionen von Menschen in unseren deutschsprachigen Ländern elendiglich krepieren und in die Hölle gehen. Wo ist er? Hier ist mein Sohn Clayton. Der hat jetzt keine Ahnung, was ich sage, weil ich rede Deutsch und er versteht kein Deutsch. Ein junger Mann, der Straßenkind war, verlassen wurde von seinen Eltern. 11 Geschwister waren sie. Landete in unserem Waisenhaus, hatte eigentlich keine Hoffnung und keine Zukunft. Statistisch gesehen im Kontext von Brasilien hat dieser junge Mann keine Chance, hier adoptiert zu werden. Ich könnte euch die Zahlen nennen dazu, die das beweisen. Und als David zu mir sagte, Gott hat zu mir gesagt, ich soll adoptieren, habe ich gesagt, naja, wenn Gott zu dir gesagt hat, dann musst du halt adoptieren. Was hat das mit mir zu tun, was Gott zu dir sagt? Inzwischen habe ich gelernt, es hat viel mit mir zu tun. Weil ich dir Vater geworden bin. Und wir fuhren von Kämmern an der Krems nach Liechtenstein und hatten da 5-6 Stunden Zeit im Auto, beten, reden. Das tun der bin ich sehr gern. Und dann machte sie einen Satz und dann sagte sie, weil wir haben darüber geredet, wen sollen wir adoptieren? Ich wollte seine kleine Schwester adoptieren, denn ich habe ja 2 Söhne, ich wollte unbedingt ein Mädchen. Ich habe die Mädchen so gern. Ich habe mir gedacht, meine Tochter habe ich nie gehabt, das wäre doch so schön. Ein kleines, süßes, kleines, liebes brasilianisches Mädchen. Hätte ich auch ja dazu gesagt zum Adoptieren. Und Debbie sagt dann, ich will den Clayton adoptieren. Denn der hat keine Chance, je adoptiert zu werden. Und ich will den nehmen, den sonst niemand will. Denn so hat es Gott auch mit uns gemacht. Und wisst ihr, und im Juli waren wir in Sao Paulo, ich habe dort eine Veranstaltung gemacht für eine Gemeinde, den ganzen Tag. Und ich nahm unsere Schüler mit, unsere Absolventen mit, unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Und ich bat sie dort mit hin, mit mir zu kommen, in unser Auto, wir waren zu fünft. Es war, ich bin gefahren, unser Daniel, den viele von euch erkennen, zumindest von den Videos her, er war mit mir. Und Luciana, meine Assistentin, meine Sekretärin war mit, die auch bei uns im Haus wohnt. Und Daniels heutige Gattin, seine Verlobte damals, die Anna-Lydia und Clayton und ich. Und wir beteten dort für die Kranken und wir sahen dort Wunder geschahen, wunderbare Dinge geschahen. Ein Arm wuchs und ein Bein wuchs und Leute begannen Körperteile zu bewegen, die sie vorher nicht bewegt haben. Und dann kam eine Dame hier, auch nach vorne zum Gebet. Und diese Dame, die hatte 2 oder 3 verschobene Wirbelbandscheibenvorfall, was weiß ich, was Schmerzen und so weiter. Und ich sah, sie wollte zu mir zum Gebet und ich habe gesagt, ich bete gerade für diese Dame. Und ich sagte zu Clayton, Clayton, geh und heil diese Frau. Und Clayton geht rüber, legte die Hände aus und die Frau ist augenblicklich sofort geheilt. Und Mitternacht sitzen wir im Auto und wir fahren nach Hause mit dem Auto. Und als wir nach Hause fahren, hat Clayton gesagt, Dad, hast du gesehen? Ich habe gesagt, habe ich gesehen. Und meine Assistentin, die Luciana, die Lou, nennen wir sie, die sagt, Clayton, wäre nicht stolz. Wäre nicht stolz, du hast niemand geheilt. Jesus hat die Frau geheilt. Und ich hielt mich da draus. Ich dachte mir, ich möchte mal sehen, welche Dynamik das entwickelt zwischen meinem Sohn und meiner Assistentin. Beide leben in meinem Haus. Und das nahm eine gewisse Dynamik an und ich hielt mich raus. Und dann sagte Clayton zu ihr, wenn es Jesus war, der sie geheilt hat, wo war Jesus die ganzen Jahre, die sie gelitten hat? Und ich habe gesagt, sorry Lou, he wins, you lose. Sorry Lou, er hat gewonnen, du hast verloren. Hör zu, die Antwort auf das Chaos in deinem Land, in deiner Umgebung, ist nicht Jesus, sondern ist der Leib Christi. Die einzige Hoffnung für die Zukunft dieser Welt ist die Gemeinde. Es gibt sonst keine Hoffnung, denn Jesus muss sich ja durch einen Leib ausdrücken. Es wäre absurd zu sagen, Reinhard ist die Hoffnung auf die Probleme von den Kindern in Brasilien und dann trennst du Reinhard von seinem Körper. In dem Augenblick, wo Reinhard, der wahre Reinhard, mein Geist, der ja ich bin, den Körper verlässt, kann Reinhard keine Kinder mehr von der Straße holen in Brasilien. Geht euch das nicht ein? Und wir wollen alles auf Jesus schieben und Jesus sagt, was soll ich tun? Außer ich tue es durch meinen Leib. Und die Hoffnung liegt nicht in einer organisierten Gruppe von Menschen. Die Hoffnung unserer Nationen, unserer Nachbarschaften, unserer Gegenden, die liegt nicht in der Zukunft von ein paar Menschen, die einmal in der Woche wohin gehen und zusammen die gleichen Lieder singen und den gleichen Prediger hören und sagen, schön war's heute. Die Hoffnung von dem, was unsere Welt so dringend braucht, ist einen wahren Ausdruck des Leibes Jesus Christus zu sehen. Dann wird sich auch das ändern, was sich ändern muss. Und weißt du, und wenn du schaust in Brasilien, da sind 70 Millionen evangelikale Christen. 70 Millionen, das Land versinkt immer mehr im Chaos. Seit 9 Jahren lebe ich in Brasilien. Ich beherrsche die Sprache, ich verstehe die Kultur, ich bin Brasilianer durch und durch. Debbie sagt immer, wenn du in Europa bist, hör auf, dich zu benehmen wie ein Brasilianer. Denk dran, du bist jetzt wieder zurück in Europa. Und wisst ihr, 70 Millionen evangelikale Christen und das Land versinkt immer weiter im Chaos. Als ich in die Stadt hinkam, wo wir 6 Jahre lang gewohnt haben. Da war ich Teil einer Gemeinde mit 20.000 Mitgliedern und ich hatte so viele endlose Diskussionen mit den Gründern und Leitern dieser Gemeinde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. In dieser Stadt mit 1,2 Millionen Einwohnern waren 40% der Bevölkerung Christen und je mehr sich bekehrten, desto chaotischer wurde die Stadt. Jeden Tag 2 Morde. Du konntest nach 10 Uhr nicht rausgehen bei der Haustür. Chaos bis zum geht nicht mehr. Und ich habe zu den Leuten gesagt, da stimmt etwas nicht. Irgendwas stimmt nicht, wenn 40% der Stadtbevölkerung wahrhaftige Christen sind und den Leib Christi leben würden, dann kann die Stadt nicht ständig noch chaotischer werden. Das geht doch gar nicht. Stell dir vor, 40% einer Stadt, du nur eines. Das, was Jesus gesagt hat, was der Leib tun soll. Liebet einander so, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe mit einem Freund in Colorado, der Pastor einer Gemeinde dort ist, gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, Chris heißt er. Und Chris hat zu mir gesagt, Reinhard, ist es nicht eigenartig? Jesus hat uns nur ein einziges Gebot hinterlassen. Er hat 613 Gebote weggenommen, hat uns nur eines gegeben und das eine schaffen wir nicht zu erfüllen. Und wenn der Leib Christi nicht lernt, als Leib Christi zu leben und sich auszudrücken, dann kannst du machen, was du willst, dann wird auch Jesus unsere Städte und Länder und Umgebungen nicht ändern. Und das ist das, was mir das Herz zerbricht. Wir warten alle auf Erweckung. Wir sitzen auf unseren bequemen, fetten Ärschen und warten und warten und warten. Wir machen noch 3 Bußmärsche und noch 3 Versöhnungsgebete und noch 17 andere Sachen, damit endlich Erweckung kommt. Ich kann mich erinnern, als der Herr zu mir gesagt hat, vor einigen Jahren, Reinhard, alle warten. Alle warten. Die Gemeinde wartet auf Erweckung von mir. Ich erwarte, dass meine Gemeinde ähnlich Gemeinde ist und sich ausdrückt. Und währenddem warten die ganzen Menschen und sie gehen in die Hölle. Die ganze Schöpfung säuft nach was? Nach dem Offenbarung der was? Der Söhne Gottes. Und keiner ist ein wahr geoffenbarter Sohn Gottes, der nicht Teil ist des Leibes Jesus Christus und so funktioniert und lebt, wie ein Leib funktionieren soll und funktionieren muss. Und das ist meine Sehnsucht, der Schrei meines Herzens, das Verlangen, dass es doch einen Leib geben möchte, durch den unser geliebter Herr Jesus Christus sich so ausdrücken kann, wie er sich ausdrücken möchte. Die Welt, die braucht nicht noch eine Gemeinde, die irgendwo von einem Menschen gegründet wird. Die Welt, die braucht einen Leib Christi, der wahre Leib Christi ist und sich so auch gibt und so auch benimmt. Und wisst ihr, alles, was wir zurzeit sehen, das bereitet sich vor, damit der Antichrist ganz leichtes Spiel hat und die Christen ihm blind folgen. Was ist dieser Geist des Antichristen in der Gemeinde? Hat irgendjemand ein Taschentuch? Meine Frau, die weiß schon, was ich brauche. Die kennt mich ja schon sehr gut. Jetzt in 2 Wochen ist es 40 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Außer Jesus kennt mich niemand so gut wie meine Frau, nicht mal ich selbst. Ah, Daniel kennt mich auch sehr gut, ja. Und was ist dieser Geist des Antichristen? Schau zu. Wenn wir an das Wort Anti denken, dann machen wir den Fehler, dass wir sehr oft an Gegendenken, also Antichrist gegen Christus. Aber in Wirklichkeit, wenn du in das Griechische hineinschaust, im Neuen Testament, dann bedeutet das Wort Anti anstelle von. Das heißt, der Antichrist, der kommt nicht gegen Christus, der tretet auf anstelle von Christus. Sagt uns die Bibel nicht klipp und klar, es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus? In dem Augenblick, wo irgendjemand zwischen dir und Gott steht, der nicht Jesus Christus heißt, ist das der Geist des Antichristen anstelle von Christus. Schau mal in die Gemeinde hinein. Wir laufen dem Wunderheiler nach, wir laufen dem Wunderprediger nach, wir laufen dem Propheten nach. Und wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, dann gehen wir zum Pastor, weil den bezahlen wir dafür, dass er mir jetzt das Wunder bringt. Das ist der Geist des Antichristen. Und dieser Geist muss und wird konfrontiert werden, nämlich von Christus selbst. Und er wird alles tun, um sich den Leib Christi wieder zurückzuholen. Denn die Braut, die gehört dem Bräutigam. Die gehört sonst niemand. Die gehört keinem Prediger, die gehört keinem Wunderwirker, die gehört keinem Propheten, die gehört keinem Pastor. Die Braut, die gehört dem Bräutigam. Und der Leib Christi wird nicht wahrer Leib Christi sein und sich nicht ausdrücken können als Leib Christi, wenn nicht der Bräutigam wieder das Zentrum wird der Gemeinde. Denn wenn du den Kopf abschneidest von meinem Leib, ist aus. Und wisst ihr, und da müssen wir verstehen, dass wenn ich im Natürlichen schaue, dann sehe ich nichts als Frust. Gott sei Dank schaue ich nicht im Natürlichen. Wenn ich im Natürlichen schaue, dann sehe ich nichts als Frust, dann sehe ich nichts als Chaos, dann sehe ich nichts als menschliches Wirken. Aber wisst ihr, ich habe gelernt, nicht mit meinen natürlichen Augen zu schauen, ich habe gelernt zu schauen mit den Augen meines Geistes. Und da ich gelernt habe, mit meinen Augen des Geistes zu schauen, sehe ich heute etwas ganz Phänomenales, Außergewöhnliches und etwas Begeisterndes. Ich sehe den Bräutigam, sich eine Braut zuzurichten, die auf ihn fokussiert ist. Ich sehe Jesus eine Gemeinde bauen, die heute noch gar nicht so sichtbar ist für viele Menschen, aber ich sehe sie bereits im Geist. Denn Jesus baut tatsächlich seine Gemeinde. Und diese Gemeinde wird sich ausdrücken in der Welt und diese Gemeinde wird dann das Licht und das Salz sein, das diese Welt so dringend braucht. Und ich hoffe und ich vertraue, dass du hier bist, weil du Hunger danach hast. Denn sonst wärst du doch wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ich möchte euch einige Aussagen hier einfach mitgeben. Wir können nicht dieselbe Kraft erleben, die die Gemeinde hat, ganz am Anfang. Und wenn du ein bisschen Kirchengeschichte studierst, dann wirst du ja sehr leicht erkennen, dass in Wirklichkeit die Gemeinde, der wahre Leib Christi war, der er sein sollte, nur in etwa die ersten 100 Jahre. Dann hat sich schon alles verändert. Mit dem Ende der Apostel hat es dann so ziemlich auch angefangen, dass es das Ende war der wahren, reinen Gemeinde, der Leib Christi, wie er sich ausdrücken sollte. Und wir können nicht erleben, dass wir die Kraft Gottes haben, die der Leib Christi hatte ganz am Anfang, wenn wir nicht lernen, auch so zu leben, wie dieser Leib damals gelebt hat. Und darüber musst du dir mal im Klaren sein. Weißt du, viele von uns, ich möchte Teil des Leibes Christi sein, Teil der wahren Gemeinde Jesu Christi, aber meine Bequemlichkeit gebe ich mir nicht auf. Dann kannst du schon, pack die Sachen, geh nach Hause. Geh. Ich meine das im Ernst. Wenn du das Geld zurückhaben willst, das du gestern ins Opfer geschmissen hast, sag mir, wie viel du geschmissen hast und ich zahle es dir zurück. Pack deine Sachen und geh. Es kostet dir. Weißt du, was es dir kostet, Teil des wahren Leibes Christi zu sein? Gar nichts, außer dein Leben. Sonst nichts. Ich sag, wie oft habe ich zu Debbie gesagt, die beste Gemeinde, die ich in meinem Leben hier erlebt habe, ist mein Haus. Ein Haus voll von Leuten, Leben zusammen, dein Leben zusammen, da stirbst du alle 5 Minuten. Außer du bist tot, dann brauchst du nicht mehr sterben. Aber was wollen wir? Wir wollen nach Hause gehen, unsere Tür zu machen, ich und mich und mein kleines Leben. Aber ich will Teil der wahren Gemeinde sein. Das will ich sein. Wo ist die wahre Gemeinde? Alle denken nur an sich, nur ich alleine denke an mich. Und wir wollen leben nach den Mustern dieser Welt, nach einem System, von dem wir ja eigentlich... Jesus hat uns doch, wir wurden doch gelehrt von Jesus. Er hat uns doch durch das Leben gezeigt, dass wir nicht zu dem System gehören, zu dem diese Welt gehört. Denk mal, ich kann dir, wenn du willst, 10 wesentliche Bereiche eines normalen Menschen aufzählen und ich kann dir garantieren, der normale Durchschnittschrist von 10 Bereichen seines Lebens, die wichtige Bereiche sind, da modelliert er alle 10 dieser Bereiche nach den Maßstäben dieser Welt. Wie wir über Geld denken, wie wir über Zeit denken, wie wir über Persönliches denken, wie wir über Urlaub denken. Wir leben unsere Welt an, unser Leben angepasst dem Maßstab dieser Welt. Und die wahre Gemeinde Jesu Christi, die wird nicht dem Maßstab dieser Welt angepasst sein. Absolut nicht. Denn dann wird sie Salz sein, das Geschmack verloren hat und das hat keinen Wert mehr. Und Leute haben so eine Illusion und sehr viele Leute, die wollen ja, ich will Teil dieser organischen Gemeinde sein, weil ich verletzt wurde in der Gemeinde. Aber wisst ihr, viele von uns sind ja verletzt worden in der Gemeinde, weil wir so egozentrierte, selbstsüchtige Egoisten waren und wir haben das nicht bekommen, was wir wollten. Der hat nicht mehr gepredigt, was mir gepasst hat. Und den Lobpreis mag ich auch nicht mehr. Seit wann hat Lobpreis was mit dir zu tun und was du magst? Seit wann? Ah, die Lieder mag ich gar nicht. Hör zu, wenn du die Lieder hören willst und singen willst, die du magst, dann geh in ein Konzert deiner Wahl. Da bezahlst du Geld, dass du reinkommst und die Musik hörst, die dir gefällt. Paulus und Silas in Apostelgeschichte 16, Vers 25, eingesperrt im Gefängnis, im Kerker, blutige Rücken, die brauchten keinen Lobpreisleiter. Die haben nicht mal schnell eine WhatsApp geschickt und gesagt, hey, schickt uns einen Lobpreisleiter vorbei, wir sind im Gefängnis und wir können Gott hier nicht loben. Und Mitternacht wussten sie, wie man Gott lobt. Und wisst ihr, und wenn du im Grunde genommen schaust, wenn wir wirklich Hunger und Verlangen haben, tatsächlich Teil zu sein des wahren Leibes Christus, es kostet dir dein Leben. Das Ich stirbt und das Wir wird geboren. Und das ist es, wo viele von uns belogen wurden und es wurde uns gesagt, wenn ich das habe, was ich will, bin ich glücklich. Schau dich mal an. Schau dir dein Leben an. Was wir alles tun, um uns endlich glücklich zu machen. Und je mehr wir ausgeben, um uns glücklich zu machen, desto unglücklicher werden wir. Weil das ist nicht der Leib Christi, das ist ein selbstzentriertes, egoistisches, auf dich fokussiertes Leben, wo du Jesus und das, wisst ihr, als ich angefangen habe, über den neuen Bund zu lehren und als ich gesehen habe, was viele Menschen damit gemacht haben, da habe ich bin so zerbrochen, ich habe gesagt, Jesus, ich werde kein Wort mehr im neuen Bund sprechen, die Bücher verbrenne ich, die vernichte ich, die ziehe ich vom Markt. Was habe ich damit angerichtet? Und dann hat der Herr mir geholfen und gesagt, Reinhard, dem Paulus ist nicht anders gegangen. Der hat das gepredigt, der hat die Gnade gepredigt, den wahren neuen Bund. Und er musste dann halt korrigieren, er musste dann Briefe schreiben und du musst das auch so machen. Der hat halt dann müssen schreiben, ja wie könnt ihr nur sagen, wenn wir wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade übermächtig, also sündigen wir. Wie könnt ihr nur so denken, wie ihr der Sünde gestorben seid? Und wenn ich sehe, wie viele Christen auf der ganzen Welt, und in Wirklichkeit hat es ja nur ihr Herz geoffenbart und nicht meine Lehre. Aber wenn ich sehe, wie viele Christen auf der ganzen Welt ähnlich den neuen Bund erfasst haben und dann haben sie gesagt, jetzt bin ich gesegnet, jetzt bin ich geheilt, mein Leben hat sich schon geändert, mir geht's gut. Mein lieber Freund, das Zentrum des neuen Bundes bist nicht du. Das ist eine Person, die heißt Jesus Christus. Ohne ihn würde es diesen Bund ja gar nicht geben. Und als Paulus zu den Korinthern schreibt, da sagt er, geht heraus aus dieser Welt. Denn ihr sollt sein Volk sein und er soll euer Gott sein. Und in der wahren Gemeinde des neuen Bundes, da geht es nicht mehr um dich, sondern da geht es prinzipiell um ihn. Und da müssen wir eben uns immer wieder zurückholen zu dem Verständnis, dass solange wir an Gemeinde denken und Gemeinde im neuen Bund denken und daran denken, was ich davon bekommen kann, sind wir auf dem Holzweg, meine lieben Freunde. Ich würde euch belügen, ich würde mich selbst belügen, wenn ich euch irgendwelche netten, schönen Lehren hier geben würde, damit ihr alle wieder glücklich seid und sagt, ha, ich krieg dem Reinhard noch ein Like. Weißt du, nachdem ich tot war und im Himmel war, ist es mir scheißegal, ob du mich magst oder nicht. Am Ende meines Tages stehe ich nicht vor dir, um Rechenschaft abzugeben. Am Ende meines Lebens stehe ich vor Jesus. Und er schaut mir in die Augen und er wird mich fragen, ob ich erfolgreich war im Leben. Und erfolgreich war nicht, wie viele Waisenhäuser ich gebaut habe. Erfolgreich war nicht, wie viele tausende Nachfolger ich auf Instagram und auf YouTube und was weiß ich auf welchen Kanälen habe. Erfolgreich war nur dann, wenn ich am Ende meines Lebens Jesus in die Augen schauen kann und er mich fragen wird, hast du gelernt, wahrhaftig zu lieben? Und hast du das getan, was ich von dir wollte? Nicht, was Menschen von dir verlangt haben. Und wenn ich sagen kann, Herr Jesus, ich habe mein Bestes gegeben, wirklich zu lernen, alle zu lieben, auch meine Feinde. Und Herr Jesus, wo ich erkannt habe, dass du was wolltest von mir, da habe ich es auch getan. Dann war ich erfolgreich. Wie viel es war, spielt da gar keine Rolle. Und was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, in der Gemeinde ist der erfolgreich, der am meisten tut. Stell dir mal die Absurdität vor von diesem Bild. Der, was mehr leistet, mehr bringt, mehr vorweisen kann, ist der Erfolgreichste. Der erfolgreichste Pastor der Welt ist Yonki George und er hat eine Gemeinde mit 1 Million Mitgliedern. Hör zu, wenn Jesus die Gemeinde gebaut hat, warum war Yonki George dann erfolgreich? Stell dir vor. Der erfolgreichste Evangelist dieses Jahrhunderts war Billy Graham, weil der hat Millionen Menschen zu Jesus geführt. Eine Frage. Was wäre, und ich liebe Billy Graham. Wir wohnten im selben Bundesstaat als er, 10 Jahre knapp. Ich war oft in seinem, das heißt Billy Graham Library, so ein Billy Graham Museum. Ich finde diesen Mann einen außergewöhnlichen Mann Gottes, möchte ich klarstellen. Aber stell dir vor, was wäre es, wenn der Plan Gottes wäre gewesen für Billy Graham, 15 Millionen Menschen zu Jesus zu führen und er hat 13 Millionen Menschen zu Jesus geführt. Die ganze christliche Welt hätte ihn applaudiert als erfolgreichsten Evangelisten. Der hat 13 Millionen Menschen zu Jesus geführt. Nur wenn er vor Jesus stehen würde, wäre er nicht erfolgreich gewesen. Und was ist, wenn Jesus für dich nur geplant hat, dass du 7 Menschen zu ihm führst und die 7 hast du zu ihm geführt, wer wäre erfolgreicher, du oder Billy Graham? Der Finger ist erfolgreich, wenn er das tut, was der Finger tun muss. Und wir haben im Leib Christi, haben wir diese furchtbare Verwechslung gemacht, die ist so menschlich, diabolisch, würde Jakobus sagen. So diese menschliche Weisheit, die fleischliche Weisheit, die diabolische Weisheit. Wir haben diesen furchtbaren Fehler gemacht im Leib Christi, dass wir Wertigkeit verwechselt haben mit dem, was vor den anderen gut aussieht. So im Englischen sagt man so schön, Prominence. Was gibt es für ein deutsches Wort dafür? Prominenz, aber Prominenz passt dir doch auch nicht. Ja, Berühmtheit. Der das Mikrofon in der Hand hat und vor allem redet, der ist wichtig. Hör zu. Es gibt kein Glied im Leib, das weniger wichtig ist als das andere. Und wenn wir reden vom Leib im neuen Bund, dann müssen wir mal verstehen, dass wenn du als Glied im Leib Christi erfolgreich sein willst, dann bist du nur dann erfolgreich, wenn du als Glied das getan hast, wofür Jesus dich in den Leib hinzugegeben hat. Und sonst nichts. Und sonst gar nichts. Und wenn wir das mal verstehen, dann ist es uns plötzlich egal, ob die Leute sehen, was wir tun, oder ob sie nicht sehen. Wir haben enge Freunde, Debbie und ich, ganz, ganz, ganz enge Freunde, mit denen wir sehr tiefe Beziehungen haben. Da gründet ein Mann ein Gemeindenetzwerk in Amerika und die haben, ich persönlich kenne keine Gemeinde, die missionarisch besser drauf ist als diese Gemeinde. Also ich kenne keine. Traumhaft. Und dieser Gründer, ein starker, gewaltiger, apostolischer Mann Gottes, genial. Die haben in ihrer Ursprunggemeinde dort, haben sie ein paar tausende Mitglieder, großes Gemeindegebäude. Und weißt du, was der getan hat? Der hat Folgendes gesagt. Jeder, der angestellt ist in der Gemeinde, bekommt dasselbe Gehalt. Die Putzfrau, die das Klo putzt, bekommt dasselbe Gehalt wie er selbst, der apostolische Gründer einer Gemeinde mit Dutzenden Gemeinden weltweit und tausenden Mitgliedern. Weißt du, warum er das gesagt hat? Er hat gesagt, wenn die das Klo putzt, um einen Job zu bekommen, dann wird sie bei uns nicht angestellt. Wenn sie es tut, weil das ist ihr Dienst Jesus gegenüber, dann hat ihr Dienst Jesus gegenüber nicht weniger Wert als mein Dienst Jesus gegenüber, indem ich hier das tue, was ich tue. Und nachdem jedes Glied gleich wertvoll ist vor dem Herrn und jeder Dienst gleich wertvoll ist vor dem Herrn, wird jedes Glied im Leib Christi gleich dafür geehrt. Und stell dir mal vor, wir haben diese Spaltungen, diese Hierarchie geschaffen im Leib Christi. Hör zu, mein lieber Freund, ich kann mich erinnern an eine Predigt, die ich gepredigt habe bei Morningstar, wo ich dann Applaus und Peitsche bekommen habe. Beides. Meine liebe Debbie, wisst ihr, wir haben eine Direktorin eines unserer Waisenhäuser in Brasilien und die sagt immer, eines bin ich mir 100% sicher, eines Tages vor Jesus kriegt die Debbie einen viel größeren Lohn als du. Denn Debbie muss mit dir leben. Die ist mit dir verheiratet. Und wie oft schaue ich auf die arme Debbie, na, arm ist ja gar nicht, das ist ja ein blöder Ausdruck, wie oft schaue ich auf die Debbie und dann, weißt du, sie kennt mich ja so gut und dann geht sie wieder. Und wisst ihr, ich habe damals eine Predigt gepredigt und es war ganz simpel. Es gibt im Leib Christi nur einen einzigen, der eine Position heißt und hat, und der heißt Jesus. Alle anderen haben eine Funktion, die Position hat nur Jesus. Wenn er das Haupt des Leibes ist, Haupt bedeutet Autorität und Position, dann hat außer dem Haupt sonst niemand eine Position. Ich habe eine Funktion, du hast eine Funktion, wir alle haben eine Funktion im Leib Christi. Aber die Position, die gehört nur einem und das ist unser geliebter Herr Jesus Christus. Und die Gemeinde des Neuen Bundes, die wird sich nicht mehr kümmern, ob es mir gut geht, ob mir das passt, ob mir das bequem ist, ob das in meinem Zeitplan passt, die wird sich nur um eins kümmern. Habe ich als Glied meinen Auftrag so ausgefüllt, damit er das Haupt glücklich ist. Stell dir mal vor, wenn du von diesem Seminar nach Hause gehen könntest und sagen könntest, Jesus, ich will Teil deines Leibes sein. Der will ich sein. Ich bin bereit, mich von dir einzufügen zu lassen. Ich bin bereit, mich von dir verwenden zu lassen. Ich bin bereit, mich von dir als Baustein, als Glied einsetzen zu lassen im Leib. Und nichts mehr geht um mich. Alles geht um dich. Wenn du 10 Menschen hast, die ehrlich und aufrichtig, ganz ehrlich und aufrichtig das leben, dann hast du einen sich ausdrückenden Leib. Eine andere Aussage, die ich euch hier mitgeben möchte. Im Leib Christi müssen die Glieder untereinander in verbindlicher Gemeinschaft stehen. Weißt du, einen Haufen Leute in einem Raum zusammenkommen, ob das jetzt in einem Gemeindegebäude ist, das pompös ist, oder bei dir zu Hause im Wohnzimmer ist. Ich muss mich beruhigen. So viel von dem, was wir gemacht haben als organische Gemeinde, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Reaktion auf das, was falsch gelaufen ist. Aber Reaktion ist nie gut. Nie gut. Prediger, die Reaktion, aus Reaktion heraus predigen, die müssen irgendwann einmal, wenn sie demütig genug sind, Buße tun für das, was sie gepredigt haben. Ah, sorry. Und wisst ihr, wir sollen nichts aus Reaktion heraus tun, sondern wir sollen das tun, weil wir vom Herrn erkannt haben, dass das der richtige Weg ist. Und viele von diesen Gemeinden, den Häusern, die wir heute auf der ganzen Welt sehen und die überall da hervorsprießen, die sind in Wirklichkeit nichts anderes als eine Reaktion auf ein System, das uns halt nicht passt und das uns auch theologisch nicht mehr passt und das uns vielleicht wehgetan hat und von dem wir nicht mehr Teil sein wollen. Und wenn du Teil einer solchen Gruppierung bist, eines solchen Grüppchen bist, das eine Reaktion ist auf das, was falsch gelaufen ist, dann kann ich dir gleich sagen, es wird wieder in die Hose gehen. Denn Jesus baut keine Reaktionsgemeinde. Jesus baut seine Gemeinde, wie er sie haben will. Und wir müssen Acht haben, dass wir nicht einfach als Reaktion irgendwelche Dinge tun, denn dann wird es wieder in Enttäuschung landen, ganz sicher. Ganz sicher, dann bist du halt nicht vom Pastor enttäuscht, sondern von deinem Mitbruder enttäuscht. Und Pastor gibt es jetzt ja keinen mehr. Aber die Enttäuschung wird dieselbe bleiben, sie schaut nur etwas anders aus. Und ein wahrer Leib muss in Verbindung, in wahrer biblischer Gemeinschaft mit anderen Gliedern sein. Sonst ist er kein funktionierender Leib. Und 1000 Leute in einem Gebäude zusammen oder 12 Leute in einem Wohnzimmer zusammen sind kein Leib. Das sind einfach 12 Glieder, die sich halt mal treffen. Einmal, zweimal, dreimal in der Woche. Aber das ist kein Leib, mein lieber Freund. Zumindest kein funktionierender Leib. Dem müssen wir uns auch klar sein. Wisst ihr, ich habe mal vor vielen, vielen, vielen Jahren in Leoben, wo wir damals aktiv waren, habe ich eine Predigt gepredigt über wahre Gemeinschaft. Und wenn wir schauen auf die Urgemeinde, die ursprüngliche Gemeinde, die lebten in Gemeinschaft. Und weißt du, niemand kann sagen, dass unsere Gemeinde, unser Leib Christi, unser Ausdruck des Leibes Christi, dass wir ein funktionierender Leib sind, wenn wir nicht wirklich in Gemeinschaft miteinander leben. Und Gemeinschaft miteinander leben heißt nicht, dich einmal, zweimal, auch nicht siebenmal in der Woche im gleichen Ort zu treffen. Das ist nicht biblische Gemeinschaft. Die biblische Gemeinschaft, die geht in dein Geldbörsel. Reinhard, in Österreich reden wir nicht über das Geld. Doch, ich schon. Jesus, das Hauptthema Jesus war das Reich Gottes. Das Thema Nummer zwei von Jesus war Geld. Wenn du dir jedes griechische Wort herausnimmst, ich habe das getan, ich habe diese Hausaufgabe gemacht, wenn du dir jeden Bibelvers, jede Erwähnung des griechischen Wort Koinonia nimmst, dann wirst du sehen, dass die Urgemeinde, die ursprüngliche Gemeinde Jesus Christus, die haben in Koinonia gelebt. Und da gibt es sogar einen Bibelvers, wo Paulus davon spricht, dass sie ihr Geld gegeben haben, um den anderen zu helfen. Und das Wort hier ist leider falsch übersetzt in Englisch, Portugiesisch, deutsche Bibel, denn im Urtext ist das Wort dafür nicht spenden, nicht geben, ist das Wort koinonia. Und das Wort koinonia, das betrifft jeden Bereich deines Lebens. Das heißt, im Leib Christi, wir haben einen Flipchart. Jetzt mache ich dem da unten auch ein bisschen Arbeit, der sitzt da unten, hat gar nichts zu tun. Und nein, der soll arbeiten. Der sitzt da drüben, der hat es so schön und so bequem, jetzt muss er mal aufstehen, mit der Kamera ein bisschen schwenken. Schau her, im wahren Leib Christi, da ist ein Kreuz im Zentrum. Fabian hat uns ja gelehrt, Jesus, Kreuz, auf Golgatha müssen wir schauen. Nur auf diesem Kreuz, da stirbt das Ich. Dass ich im wahren Leib Christi ist der einzige Platz fürs Ich am Kreuz. Der einzige Platz. Der einzige Platz. Nur, was kommt nach dem Kreuz? Was kommt nach dem Tod? Die Auferstehung. Meine Frau ist leider nicht, sie ist hier. Meine Frau ist Künstlerin, die könnte so gut zeichnen, aber sie sagt nein, okay, sie zeichnet nicht. Also ich bin ja auch zwar sehr künstlerisch sehr begabt, ich koche wie ein Masterchef, aber hier kochen wir nicht, hier zeichnen wir. Beim Zeichnen ist das Künstlerische bei mir noch nicht so entwickelt. Bin ich auch dabei, daran zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie man das eine Auferstehung. Machen wir einfach so. Vom Tod zur Auferstehung. So, das ist meine Auferstehung, okay? Ich erkläre es euch eh, damit ihr wisst, und das ist Auferstehung. Dass ich im wahren Leib Christi stirb, und dass wir, er steht auf. Und solange das Wir nicht geboren wird und das Ich nicht gestorben ist, bist du kein funktionierender Leib. Und wenn du jetzt mal die Augen zumachen würdest, wenn ich dir ein bisschen Hausaufgabe geben würde und sagen würde, mach mal die Augen zu für die nächsten 3-4 Minuten und schau überall, worauf du bestehst, dass ich und mich und mein, meine Idee, meine Theologie, meine Offenbarung, mein Leben, mein Geld, meine Bequemlichkeit, meine Uhrzeit, mein Haus, mein Essen, mein Kühlschrank, das muss alles sterben. Ah nein, dann gehe ich lieber einmal in der Woche am Sonntag in eine Gemeinde, schmeiße ich mein Geld rein, bezahle den Pastor, dass er mir was Schönes vorpredigt und gehe ich wieder nach Hause, ich bin zufrieden. Die Tatsache ist, meine lieben Freunde, die Tatsache ist, es kostet dir dein Leben, Teil des Leibes Christus zu sein. Und ich werde sagen, warum. Es hat Christus sein Leben gekostet, um den Leib Christi in diese Welt zu setzen. Und wisst ihr, warum ich persönlich überzeugt bin, dass der große Missionsbefehl, der Missionsauftrag, Matthäus 28, gar nicht für uns gilt? Ich bin überzeugt, jeder Christ muss das Evangelium predigen. Gar keine Frage, das Evangelium muss gepredigt werden. Darüber werden wir noch reden, hoffentlich in diesem Seminar. Aber der Missionsbefehl, der gilt nicht für dich. Jesus hat nicht zu dir gesagt, geh hin in die ganze Welt und predige das Evangelium. Wenn er das gesagt hätte, dann wären wir alle ungehorsam, denn ihr sitzt alle noch hier in Österreich. Dann müsstet ihr alle hingehen bis ans Ende der Welt. Warum glaube ich nicht, dass dieser Missionsbefehl für uns als Gemeinde gilt? Aus einem ganz simplen Grund. Wenn wir lernen, die Bibel zu verstehen, müssen wir einige Grundprinzipien verstehen, wie man die Bibel auch auslegen kann. Einige Grundprinzipien. Und eine der wichtigen Fragen, die wir uns immer stellen müssen, ist, wer hat gesprochen? Zu wem hat er gesprochen? Und über was hat er gesprochen? Jesus hat nicht irgendwo öffentlich gesagt an alle seine Jünger, er hatte ja 120 noch im Obergemach. Jesus hatte niemals öffentlich gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wenn du ausschaust, diese Aussage, die gab es ein einziges Mal in Matthäus 28 und es steht ganz spezifisch, er rief die Elf zu sich. Es war ein Privatgespräch zwischen Jesus und den Elfen, die 3,5 Jahre mit ihm Tag und Nacht auf dieser Erde gelebt haben. Tag und Nacht. 3,5 Jahre. Und was hat er diesen 11 Jüngern gesagt, die 3,5 Jahre mit ihm gelebt haben? Er gab ihnen ein persönliches Gespräch, eine persönliche Anweisung an diese 11 Männer, ansonsten niemand. Was hat er gesagt? Geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium, mache zu Jüngern alle Nationen und dann hat er noch was gesagt. Lehret sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Was hat er ihnen denn geboten? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, so wie ich euch geliebt habe. Und wisst ihr, die erste Gemeinde war deswegen so gewaltig, so powerful und so kräftig, weil 11 Männer 3,5 Jahre von Jesus gelernt haben, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Denn jedes Mal, wenn der Individualismus durchkam, hat Jesus auf die Seite geholt. Meister, ich würde gerne rechts sitzen und mein Bruder gerne links von dir. Bitte, geht das so? Kommt mal her. Nein. Könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Können wir? Okay, mit dieser Frage jetzt nicht, also frage ich was anderes. Wer hat ein Kind? Kind. Okay, du willst der Größte sein? Dann wir mal so wie dieses Kind. Jedes Mal, liest ihr die Evangelien durch, jedes Mal, wo Individualismus durchkam, ich, war Jesus schon da und hat ihnen gelehrt, na, das Ich geht nicht mehr hier. Hier geht es nicht mehr um dich, mein lieber Freund. Jesus hat ihnen was vorgelebt. Jesus hat ihnen vorgelebt, es geht nicht mehr um mich. Es geht darum, dass der Wille des Vaters auf dieser Erde durch uns erfüllt wird. Jesus sagt ihnen, hör zu, ich mache nicht das, was ich tun will, sondern nur, was ich den Vater tun sehe. Was hat Jesus ihnen mehr vorgelebt als alles andere? Matthäus 20, Vers 28. Des Menschensohn kam nicht, um sich bedienen zu lassen. Hör zu, Wir verstehen viele Dinge gar nicht, die Jesus gesagt hat im Evangelium, weil wir die Kultur auch gar nicht ergriffen haben. Aber in der Kultur von Jesus, ein Rabbi wurde bedient. Darum, wir urteilen über Petrus in Johannes Kapitel 13, als Jesus die Schürze nimmt und Jesus dem die Füße wascht und der sagt, nein, nein, nein, nein, nein, mit mir nicht. Sagen wir, ah, der Petrus war stolz. Nein, meine lieben Freunde, was Petrus getan hat, war das Korrekte in seiner Kultur. Der Rabbi durfte niemals so niedergehen und mir die Füße. Das war absolut verpönt. Das wäre ein Skandal gewesen in dieser Kultur. Und Jesus hat einen Skandal gemacht in der hebräischen Kultur, um was zu zeigen? Es geht nie um mich und nie um dich. Und immer wieder hat Jesus ihnen vorgelebt, das Individuelle ist nicht was wichtig ist. Wichtig ist, dass der Wille des Vaters ausgedrückt wird durch mich. Sagt die Bibel nicht im Hebräerbrief, Opfer und Schlachtopfer wolltest du nicht, ich hätte sie dir gegeben. Denke mal an diese absurde Aussage. Der Hebräerbrief sagt, Opfer und Schlachtopfer wolltest du nicht. Im Moment, wer hat denn die Opfer eingeführt? Wie kann die Bibel sagen, dass Gott die Opfer gar nicht wollte, wenn Gott die Opfer eingeführt hat? Weißt du warum? Weil alles vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch in der Offenbarung zeigt nur auf eins, auf Christus, auf Christus, auf Christus und auf seinen Leib. Wie sagt der Hebräerbrief weiter? Opfer und Schlachtopfer wolltest du nicht, aber einen Leib hast du mir bereitet. Und Jesus brauchte seinen Leib, um sich auszudrücken. Der Wille des Vaters konnte nur ausgedrückt werden durch Jesus, seinen eigenen Leib. Und er den Jüngern hat er eins eingetrichtert, 3,5 Jahre. Es geht darum, dass der Wille des Vaters geschehe. Es geht darum, hat er nicht ganz am Anfang in Matthäus 6 schon so gesagt, wie sie gesagt haben, lehre uns zu beten. Mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, solange es in meine Schablone hineinpasst. Dein Wille geschehe und dein Wille ist, dass es mir gut geht. Ah ja, so bete ich jetzt auch. Dein Wille geschehe, ah ja, genau, dein Wille ist, dass ich geheilt bin. Danke, nehme ich für mich in Anspruch. Wir nehmen alles vom neuen Bund, nur damit wir ein besseres Leben haben. Denke mal, wie absurd das ist. Will Gott, dass es dir gut geht? Natürlich, weil er dich liebt. Aber alles, was nicht von ihm beginnt, durch ihn geschieht und zurückgeht zu ihm, ist Versagen. Und wenn wir denken mal, ich machte mal so eine Umfrage in Brasilien. Und da ging ich mal eine Zeit lang herum, ich weiß nicht, so ein Jahr lang. Und da habe ich ganz speziell immer wieder Pastoren angesprochen. Und ich habe ihnen in die Augen geschaut. Und ich habe in Brasilien, die sind ja sehr abergläubisch und sehr, sehr, also auch die Christen, das ist Teil der Kultur. Der Brasilianer ist von der Kultur her extrem spirituell und extrem abergläubisch. Wenn du in den Augen schaust und sagst, ich bin Prophet, ich weiß alles in deinem Herzen, mach dir schon die Augen zu. Schau mir nicht in die Augen. Und da ging ich mal so ein Jahr lang circa durch viele, viele Gemeinden und ich schaute den Pastoren in die Augen und ich sagte, ich habe eine ehrliche Frage an dich und ich will, dass du mir die ehrlich beantwortest. Wenn du lügst, wird es mir der Heilige Geist sofort offenbaren. Ich weiß, dass ich bin Prophet. Und ich habe Folgendes gefragt. Szenarium 1. Du hast eine Gemeinde von 100 Mitgliedern und deine 100 Mitgliedergemeinde wächst in einem Jahr auf 300 Mitglieder an, weil so viele Menschen von alten, religiösen, kaputten Gemeinden zu dir kommen. In diesen Gemeinden hatten sie keine Nahrung, das war religiös, das war verkorkst, da gab es gar nichts, da hatten sie kein geistliches Leben, bei dir finden sie das geistliche Leben. Und plötzlich ist eine Gemeinde, Entschuldigung, von 100 auf 300 gewachsen in einem Jahr. Szenarium 2. Deine Gemeinde wächst von 100 in einem Jahr auf 101, weil sich einer bekehrt hat und Teil deiner Gemeinde wurde. Ehrlich, schau mir die Augen. Was würdest du wählen? 1 oder 2? Alle haben gesagt, wenn ich ehrlich bin, 1. Ich habe zu ihnen gesagt, weißt du, was du mir soeben gesagt hast? Du hast mir soeben gesagt, dass es dir eigentlich egal ist, ob einer in die Hölle geht oder nicht. Ist dir eigentlich egal. Wichtiger ist dir dein persönlicher Erfolg. Wichtiger sind dir die Zahlen in deiner Gemeinde. Wie messen, denk nur mal an die Absurdität. Wie wird eine erfolgreiche Gemeinde heute beurteilt? Nach welchem Kriterium? Wie gut der Pastor predigt? Das ist ein wichtiges Kriterium. Du sagst bis 45. 36. Ich schaue ständig. 9 Minuten habe ich noch. Ja, ich schaue ständig auf die Uhr. 45 bin ich unten. Keine Sorge. Nein. 45 bin ich unten. 45 bin ich weg. Keine Minute länger. Ich habe bis 45 Zeit. Ich kann auch jetzt runtergehen, wenn du willst. Aber bis 45 habe ich Zeit. Da bin ich auch unten. Hör zu. Denk mal danach. Im Grunde genommen bemessen wir eine erfolgreiche Gemeinde ganz genau nach den gleichen Maßstäben, wie die Welt Erfolg berechnet. Wenn der was vorne steht, gut redet. Klasse, da gehen wir hin. Wenn die Musik toll ist, schau mal an auf der ganzen Welt, was wir als großartige, erfolgreiche Gemeinden anerkannt haben, ist am Zerbröseln, ist am Zerbröckeln, bleibt nichts mehr übrig. Und wir haben im Grunde genommen Erfolg im Leib Christi, Erfolg in der Gemeinde beurteilt nach den Maßstäben vom System dieser Welt. Wenn die Person vorne charismatisch ist, tolle Gemeinde. Hast du den Predigen gehört? Wow, hast du das Gebäude gesehen? Der Lobpreis, da kriege ich die Gänsehaut. Hör zu, in Brasilien ist es wahrscheinlich krasser als hier, aber da wird Gänsehaut sofort mit Salbung gleichgesetzt. Hast du die Salbung gespürt? Dort sagen sie, Pastor Reinhard zu mir. Pastor Reinhard, das war heute gesalbt, als du gepredigt hast. Und ich sage, wirklich, woher weißt du das? Ich habe Gänsehaut bekommen. Hör zu, wenn mich meine Frau küsst, bekomme ich auch Gänsehaut. Da ist keine Salbung drauf. Amen. Sorry, sweetie. Bis morgen kriege ich keine Salbung von ihr. Außer sie lernen mir zu vergeben. Okay. Aber denk mal, wir beurteilen den Erfolg der Gemeinde nicht daran, ob es die Glieder gelernt haben, in Einheit und Liebe und Ehre und Achtung miteinander zu leben und Jesus Christus als das Haupt ausdrücken. Denn wenn wir so den Erfolg der Gemeinde beurteilen würden, dann würden wir niemals mehr nach Zahl gehen. Ich habe mal einen Prediger gehört, der gesagt hat, wir glauben, die Gemeinde ist erfolgreich, wenn sie wächst, aber der Friedhof wächst auch ständig. In Wahrheit, wenn das Leben Jesus Christus sich nicht ausdrückt durch den Leib, dann ist es völlig egal, ob deine Gemeinde 1.000, 100.000, 1 Million Mitglieder hat oder 50 Mitglieder hat. Völlig egal. Wenn das Leben Jesus Christus sich nicht durch uns als Leib ausdrückt, dann sind wir kein erfolgreicher Leib Christi, sind wir keine erfolgreiche Gemeinde. Und im wahren Leib Christi nach dem neuen Bund, da muss das Ich ans Kreuz und das Wir muss auferstehen. Und wisst ihr, und wir haben das in Amerika erlebt, Debbie und ich. Wir waren in Amerika Teil von Morningstar und da hatten wir sind Gott sehr dankbar auch für diese Zeit, die wir dort waren, sage ich auch ganz ehrlich, sehr, sehr dankbar, war eine schöne Zeit, war eine herrliche Zeit. Aber da, während wir Teil von Morningstar waren, waren wir auch Teil davon einer wahren Gemeindegründung mitten bei Morningstar, in Morningstar, die eigentlich nichts mit Morningstar zu tun hatte, doch viel mit Morningstar zu tun hatte. Aber weißt ihr, da erlebten wir auch, Debbie und ich, was Gemeinde bedeutet. Dass wir, dass Jesus im Zentrum, dass ihn verherrlichen, alles geht um ihn. Nur um ihn. Und wir leben nicht mehr für uns, für mich. Und wisst ihr, das Geniale war, wir brauchten uns nicht mehr organisieren, um uns zu treffen. Das war ja das Geniale. Wir brauchten nicht mehr sagen, okay, wir treffen uns jeden Mittwoch um 19 Uhr. Wir waren ständig beisammen, obwohl jeder in seinen eigenen Häusern gelebt hat. Spontan, vom Geist geleitet, da gehe ich jetzt rein. Und da war schon die Gegenwart des Herrn erlebt, erfahren. Einer lebte für den anderen, jeder legte für den anderen alles nieder. Ach, ich will gar nicht. Und wisst ihr, es gibt eine wahre Gemeinde, Jesus Christus, wo das Ich tot ist und das Wir lebt. Und nur, wenn wir verstehen, dass wenn die Glieder des Leibes nicht Gemeinschaft miteinander haben, dann ist es auch nicht wirklich eine wahre, lebendige, sich ausdrückende Gemeinde. Und Gemeinschaft bedeutet nicht, dass du dich halt kurz hier und wann mal triffst. Die Gemeinde ist Leute. Und nachdem die Gemeinde Leute sind, wo immer sich die Leute dieses Leibes treffen, trifft sich die Gemeinde. Denk mal. Wisst ihr, wie absurd es ist? So viele Leute fragen mich, Reinhard, sag mir mal, wie die wahre Gemeinde aussieht. Und die wollen immer wissen, was die wahre Gemeinde tut. Und ich sage immer, die wahre Gemeinde tut gar nichts. Die wahre Gemeinde ist. Und das Ist kommt natürlich aus dem Tun heraus. Das Tun ist das Resultat des Seins. Ich kann mir nicht ein Ehebuch nehmen mit 100 Regeln, was ich tun muss, um meine Ehe glücklich zu machen. Das haben wir alle gemacht. Wo sind denn? Schau, wie es funktioniert. Funktioniert eh nicht. Ah, das Buch habe ich jetzt gelesen und dann lasse ich mich scheiden drauf. Wir haben in den letzten Zeiten, hat der Herr uns so viele Leute zusammengeführt, mit denen wir eng zusammenstehen, die Ehen kaputt sind. Und wir sind alle versuchen, etwas zu tun, um die Ehe wieder glücklich zu machen und niemand will sein. Und genau den Fehler haben wir auch gemacht im Leib Christi, in der Gemeinde. Was muss ich tun, um wahre Gemeinde zu sein? Nein, was muss ich sein, um wahre Gemeinde zu sein? Wenn meine erste Frage ist, was muss ich tun, damit meine Ehe gut wird, kann ich dir schon sagen, das geht in die Hose. Aber wenn mein erster Gedanke ist, wer muss ich sein? Wer muss ich sein, damit meine Ehe eine gute Ehe sein wird? Dann wird die Ehe auch klappen. Und genauso ist es auch mit dem wahren Leib Christi. Wer sind wir, nicht was tun wir? Das Tun ist das normale, natürliche Resultat von dem, was wir sind. Und jetzt drehe ich ab.